Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Michael von Glahn. Ich bin Mitglied der Flüchtlingshilfe. Die Flüchtlingshilfe ist der Veranstalter des heutigen Abends. Ich freue mich besonders, heute hier die Referentin begrüßen zu können, Frau Dr. Maria Perrefort. Frau Perrefort hat, wie Sie wissen, sehr lange in der Erwachsenenbildung gearbeitet, aber auch 30 Jahre lang als Mitarbeiterin, als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Gustav-Lübcke-Museums gewirkt. Sie ist Historikerin und, wie viele von Ihnen wissen werden, Mitglied des Hammer Geschichtsvereins. Sie hat eine ganze Reihe von Publikationen zur Regional- und Stadtgeschichte herausgebracht. Und heute Abend ist das Thema die NS-Verfolgten in Hamm. Sie haben das vielleicht schon hier ausliegen gesehen. Der erste Band ist erschienen. Es geht um mehr als 1300 Biografien, die Frau Dr. Perrefort zusammengestellt hat, also eine Riesenrecherche. Uns als Flüchtlingshilfe ist es wichtig, diese Veranstaltung zu machen, um zu erinnern an jene Hunderttausende, die in der Zeit zwischen 1933 und 1945 Deutschland verlassen mussten, fliehen mussten, um Verfolgung, Haft und physischer Vernichtung zu entgehen. Wir wollen das heute in Erinnerung rufen, da das Flüchtlingsthema seit einiger Zeit im Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzung steht, und zwar in einer Art und Weise, als wenn es keine anderen politischen Themen gäbe, die relevant sind. Die Populisten treiben meiner Ansicht nach die Parteien der sogenannten demokratischen Mitte vor sich her und veranlassen sie zu immer extremeren Forderungen. Ich habe mir vor einiger Zeit den Film über Lee Miller angeguckt, die Fotografin, eine Frau, die erst Model war und später Kriegsfotografin. Die hat auch unter anderem Fotos gemacht über Dachau und Sie werden diese Fotos alle möglicherweise schon mal gesehen haben. Riesige Leichenberge. Und bei dieser Verfilmung ist mir klar geworden, dass wir als Deutsche eine historische Verpflichtung haben zur Humanität. Und darum geht es uns heute Abend, dies zu zeigen. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Freue mich über die Fülle hier im Saal und freue mich, dass Sie an dem Thema Interesse haben, dass Sie an dem Buch Interesse haben. Ich habe auch schon ein paar Rückmeldungen gekriegt. Das freut mich besonders, wenn jemand sagt, das finde ich ganz toll, dass meine Mutter, mein Onkel, mein Großvater da in dem Buch ist. Und das ist so auch mein eigentliches, ja, oder ein Teil meines Ziels, dass das, ja, man die eigene Verwandtschaft oder Bekanntschaft da auch wiederfindet und sieht, dass die Geschichte sich gar nicht nur Gott weiß wo abgespielt hat, sondern auch hier in Hamm. Und auch hier in Hamm gab es Nazis und auch hier in Hamm wurde verfolgt und gefoltert, wurden die Leute drangsaliert und abgeschoben zunächst in die Polizeiwache und da eingesperrt, dann oft in das nahegelegene KZ nach Bergkamen-Schönhausen verschleppt und dann vielleicht in weitere KZs, ob es dann in den Emslandlagern, die waren auch gerade Anfang 33 im Bau, oder in umgenutzten KZs im Armenhaus Benninghausen oder im Armenhaus Brauweiler, da wurden auch flott Schutzhaftlager eingerichtet. Also die Nazi-Herrschaft bestand auch daran, man sagte mal, Bomben, Baracken und also sowas aufzubauen. Und ja, das hat auch sich hier abgespielt. Und deshalb, es gibt in dem Buch ungefähr 1361 Biografien, die sich verteilen auf verschiedene Gruppen und Einleitungen sind dazu gegeben. Ich werde Ihnen jetzt gleich einige Biografien vorstellen, den Rest müssen Sie dann zu Hause nachlesen. Und Dirk Blasius, ein Historiker, hat mal gesagt, viel wissen wir über die nationalsozialistische Herrschaftsgeschichte, aber im Grunde wenig über die, die dieser Herrschaft wirklich unterworfen waren. Und wer ist dieser Herrschaft mehr unterworfen gewesen als diejenigen, die verfolgt worden sind? Deshalb sollen die Menschen, die Verfolgten, auch im Mittelpunkt stehen. Hier in Hamm war es vor allem das Oberlandesgericht, was Verfolgungswerkzeug war. Tausende von Hochverratsverfahren hat das Oberlandesgericht durchgezogen und dabei Tausende von Kommunisten und Kommunistinnen verurteilt, denn das war ja auch das erklärte Ziel der Nazis, dass sie die Kommunisten schlagen wollten. Zum einen, weil das potenzielle Widerständler und Gegner waren, aber auch, um einfach ihren Alleinvertretungsanspruch durchzusetzen. Außer dem Oberlandesgericht war die Hammer NSDAP, das ist das Oberlandesgericht, eine schöne alte Aufnahme aus den 50er Jahren. An der Seite sieht man noch einen Teil vom Amtsgericht und von Polizei. Da sieht man das Personal, das gehobene Personal des Oberlandesgerichts vor einem Gemälde vom Führer, die lauschen einer Führerrede. Beim Oberlandesgericht gab es etliche Richter, aber auch den Generalstaatsanwalt und auch den Präsidenten, die eigentlich durchweg in der NSDAP waren. Hier ist es Oberlandesgerichtspräsident Rudolf Schneider links und rechts Generalstaatsanwalt Hans Semmler, der auch ja, führend tätig war in der Verfolgung vor allen Dingen der Kommunisten. Dies ist ein Bild aus dem Bundesarchiv in Berlin, wo er dann in SA-Monitur zu sehen ist. Die Hammer NSDAP hatte eine Hauptstelle in der Südstraße 2, da wo jetzt der Parkplatz ist. Und ja, auch ein seltenes Foto, was ich zum Glück gefunden habe. Und da auch der Führer wieder mitten über der Tür. Die Polizeidirektion in Hamm an der damaligen Göringstraße 80, auch also geschmückt mit allen Devotionalien des NS-Staats, auch mit Führerbild. Und ich zeige diese Bilder auch, um klarzumachen, dass diese Institutionen nicht einfach irgendwie durch die Nazizeit gekommen sind, sondern sich da auch sehr deutlich und sichtbar in diesen Symbolen sichtbar auf die Seite der Nazis gestellt haben. Neben der Polizei, der NSDAP, dem Oberlandesgericht, gab es natürlich auch ja, individuelle Denunziationen oder sowas, weswegen Leute verfolgt wurden. Dann ging man irgendwie zur Polizei und sagte, der oder jene hat das und das nicht gemacht. Oder die Blockwarte, die NSDAP-Blockwarte, aber das ist dann auch wieder Teil der Partei, zeigten Leute an. In einem anderen Schritt, also das sind sozusagen die Verfolgungsorgane oder ist die Verfolgungsseite. In dem Buch habe ich sehr recherchiert in Entschädigungsakten, die zum Teil hier im Stadtarchiv liegen, die aber auch im Staatsarchiv in Münster, also Landesarchiv in Münster lagern, aber auch in den Kreisarchiven in Unna, in Coesfeld und in Warendorf. Da sind die Akten gelandet, die entstanden sind, als die Verfolgten nach dem Zweiten Weltkrieg sich auf den Weg machten und sagten, wir wollen eine Entschädigung bekommen für unser Leid oder für das, was uns weggenommen worden ist oder dafür, dass wir in Haft waren. Und aus diesen Entschädigungsakten konnte ich sehr viel Informationen beziehen und das ist toll, dass es die gab. Dann gab es 1953 endlich das Bundesentschädigungsgesetz. Also die Leute waren ab 1945 spätestens hier allmählich wieder eingetroffen aus den KZs. Aber man hat sehr lange gebraucht, bis man überhaupt zu einem Gesetz vorgedrungen ist. Und es war nicht zuletzt auch der Druck der Alliierten, der dazu geführt hat, dass überhaupt sowas entstanden ist. Aber in der Präambel heißt es, in Anerkennung der Tatsache, dass Personen, die wegen ihrer politischen Überzeugung aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verfolgt worden sind, dass denen Unrecht geschehen ist und dass der aus Überzeugung oder um des Glaubens oder Gewissens willen gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft geleistete Widerstand ein Verdienst um das Wohl des deutschen Volkes war. Deshalb hat der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates das und das, das dieses Gesetz beschlossen. Also mich hat es sehr gewundert, dass es da tatsächlich so stand. Deshalb wiederhole ich das auch nochmal. Den Verfolgten ist Unrecht geschehen und Widerstand war ein Verdienst, sagt das Entschädigungsgesetz. Man muss allerdings feststellen, dass die Praxis der Wiedergutmachung also diesen Satz durchaus nicht vermuten lässt und dass es durchaus anders gehandhabt worden ist. Etliche verfolgten Gruppen sind von vornherein gänzlich aus der Entschädigungsmöglichkeit ausgeschlossen worden, etwa die sogenannten Asozialen, Homosexuelle, Deserteure, Berufsverbrecher, sogenannte, also das, man muss das eigentlich immer hier ständig in Anführungszeichen sehen. Und auch vielen anderen gequälten Personen blieb also Anerkennung oder Ausgleich oft auch versagt. Aber immerhin also gab es dieses Gesetz. Das nationalsozialistische System war von Beginn an darauf ausgerichtet, die eigene Macht zu erhalten und zu vergrößern. Dazu diente zunächst die Strategie, alle wirklichen und potenziellen Gegnerinnen und Gegner auszuschalten. Daher wurden direkt, nachdem Adolf Hitler von Hindenburg am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler gekürt worden war, alle Kommunistinnen und Kommunisten verfolgt und eingesperrt. Dann anschließend traf die Verfolgung die Mitglieder der Gewerkschaften und im Sommer 1933 die SPD-Angehörigen. Also das spielt sich alles ganz am Anfang ab. Ne? Das Furchtbare ist nicht nur der Krieg, das Furchtbare ist auch hier ganz zu Anfang schon die Aushebelung aller demokratischen Grundrechte. Zur Inhaftierung der Personen aus der Arbeiterbewegung war kein richterliches Urteil nötig. Die Polizei, die seit Anfang 1933 durch Hilfskräfte aus SS und SA aufgestockt worden war, konnte jeden beliebigen Menschen festnehmen und in sogenannte Schutzhaft sperren. Von diesem Mittel machten die Polizeikräfte auch hier in Hamm massenweise Gebrauch. Zur Beschönigung des willkürlichen Treibens gab es den Vorwand, dass man die Brandstifter des Reichstagsbrandes vom 27. Februar 1933 festsetzen wollte. Es hieß, dass man die Inhaftierte zur Abwehr kommunistischer, staatsgefährdender Gewaltakte. Das ließ die NS-Regierung wissen und setzte dann die Freiheitsrechte, die in der demokratischen Weimarer Verfassung garantiert worden waren, außer Kraft. Also das ist Briefgeheimnis, Versammlungsfreiheit, solche Dinge mehr. Die Schutzhaft, wie gesagt, hatten die Leute dann meist entweder hier in der Polizeidirektion an der Göringstraße zunächst zu verbringen oder in dem im April 1933 eingerichteten KZ Bergkamen-Schönhausen. Das war ein altes Zechengelände und Gebäude und der Landrat Tengelmann, ein NSDAP-Grande, sage ich jetzt mal, hatte eine hohe Position in dem Bergwerksladen und konnte deshalb darüber verfügen und so ist es zustande gekommen, dass der Tengelmann als Landrat dort dieses KZ eingerichtet hatte. In Hamm selbst wurde das Stadtparlament im April 1933 umbesetzt. Gucken, das ist das leider das einzige Foto, was es von dem Wohlfahrtsgebäude der Zeche gibt in Bergkamen. Das Stadtparlament wurde umbesetzt und zwar wurde Oberbürgermeister Josef Schlichter, den Sie hier sehen, unter betrügerischen Mitteln entlassen. Also es hieß, er habe irgendwas veruntreut und So, man kennt es eigentlich ja von, auch von anderen Diktaturen, dass irgendein Vorwand genommen wird und dann werden Leute aus der, was weiß ich, Konkurrenten beim Wählen unmöglich gemacht und von der Wählbarkeit ausgeschlossen. Dann setzte sich NSDAP-Kreisleiter Erich Däther an die Spitze. Das ist auch ein Parteibild aus dem Bundesarchiv in Berlin. Dann machte sich die NSDAP daran, die Verbände und Vereine in der Stadt auf NS-Doktrin zu verpflichten, auf Rassismus und Führerprinzip. Manche Vereine waren auch ganz glücklich mit der neuen Regierung und liefen mit fliegenden Fahnen und begeistert zum Führer über. Auch christliche Kreise wurden angegriffen, aber deutlich weniger als die Arbeiterschaft. 1936 nahmen die Nazis die Glaubensgemeinschaft der sogenannten ernsten Bibelforscher, heute heißen die, oder eigentlich auch schon seit damals heißen die Zeugen Jehovas, ins Visier. Auch da wurden Scharen von Zeugen Jehovas verhaftet, vor Gericht gestellt und anschließend nach Verbüßung der Haft in KZs geschleppt. Sie kennen möglicherweise das Winkelsystem der Nazis, dass sie die Inhaftierten in den KZs mit verschiedenfarbigen Winkeln versahen. Ich habe festgestellt bei der Recherche, dass das nicht immer alles sehr schlüssig war, aber grundsätzlich sollten also die Politischen den roten Winkel, die sogenannten Berufsverbrecher, Grünen, Immigranten sind mir überhaupt gar nicht untergekommen. Bibelforscher einen lilafarbigen, Homosexuelle ein pink und Asoziale einen schwarzen Winkel kriegen. Das eine Verfolgte sagt, sie hätte mal den, ich glaube, den roten, den grünen und den schwarzen Winkel gehabt, je nachdem, wo sie dann gerade saß. Das kann sich auch von einem KZ zum anderen mal ändern, wie die Einschätzung ist. Also das ist alles, das ist ja auch alles irgendwie von Menschen gemacht und da gibt es auch dann Willkür und oder Interpretationsspielräume. 1938 intensivierten die Nazis die Inhaftierungswelle gegen wirtschaftliche schwache Personen. Sie starteten die Aktion ASR, Arbeit scheu reich, oder AZR, Arbeitszwangshäftlinge. Dabei wurden viele Personen, die arbeitslos oder obdachlos waren, eingesperrt, weil sie als asozial galten. Außerdem wurden zahlreiche sogenannte Berufsverbrecher ins KZ gebracht. Oft handelte es sich dabei übrigens um Kleinkriminelle. Die Großkriminellen saßen sowieso im Zuchthaus. Und dreimal klauen konnte durchaus schon dazu führen, dass man da als Berufsverbrecher oder Verbrecherin eingeschätzt wurde. Und diese Leute wurden nach der Verbüßung der Haft in die KZs gebracht. Also es hat überhaupt nichts mit Strafe oder mit Sühne oder sowas zu tun, sondern das ist eine reine polizeiliche Willkür. Aber gerade diese Gruppen wurden hinterher nach der Nazizeit die Stigmatisierung kaum los. Und dass die bis heute vorhanden ist, zeigen ja die Diskussionen, die auch heute noch im Bundestag darüber geführt werden. Also jetzt gerade am Wochenende hat Nonnenmacher, ein Professor, dessen Onkel als Asozialer im KZ saß, sich immer dafür stark gemacht, also einmal einen Verein zu gründen und er spricht dann beim Bundestag vor und will, dass auch diese Leute praktisch rehabilitiert werden. Ob man da heute jetzt noch viel finanziellen Ausgleich schaffen kann, das würde ich bezweifeln, weil es in wenigsten Fällen noch Lebende gibt, aber dass einfach die Idee da ist, dass auch diese Leute nicht zu Recht im KZ gesessen haben. So, Ich hatte schon gesagt, dass ich über 1300 Personen habe ermitteln können, die den Nachstellungen der Nazis ausgesetzt waren. Davon beläuft sich die Zahl der politisch Verfolgten auf 755, also mehr als die Hälfte. Und das ist gerade hier in Hamm eine große Zahl von politisch Verfolgten, weil ringsherum die Zechen Arbeiterschaft weitgehend organisiert war, politisch organisiert war und auch in großer Zahl der KPD anhängen. Gerade die ganzen Erwerbslosen sind scharenweise in die KPD eingetreten, weil sie, das kann man manchmal wirklich an der Biografie sehen, kaum werden sie freigestellt, wie das so hieß, dann traten sie in die Partei ein. Und die KPD hat sich damals auch gerade die Erwerbslosenbetreuung und die politische Arbeit mit Erwerbslosen auf die Fahnen geschrieben und hat da sehr viel für gemacht. Also von daher gibt es da einen unmittelbaren Zusammenhang. Verfolgte Zeugen Jehovas habe ich 64 gezählt, Christen 63 und dann verschiedene Leute, die wegen Heimtücke als Asoziale oder eben als Vorbestrafte oder weil sie einmal gelegentlich Opposition geübt haben. Also es reichte ja schon zu sagen, Hitler ist ein Idiot oder Göring ist ein schäbiger Morphinist. Dann konnte man dafür unter Umständen im KZ landen. Also, und solche Sachen zählten zu der Zeit als Heimtücke oder unter Umständen später, wenn es Äußerungen gegen den Krieg waren, dann waren das Miesmacherei und Defätismus, das war auch nicht wohlgelitten. Also davon, in der Gruppe sind 478 Personen. Ich stelle Ihnen jetzt einige vor. Da ist nichts so. Als ersten Johann Brinkheger. Der ist für uns auch deshalb interessant, weil er überhaupt der allererste war, der vor dem neu eingerichteten Volksgerichtshof sich verantworten musste. Der Volksgerichtshof wurde am 14.07.1934 installiert und hatte die Aufgabe, vor allem Hochverratssachen, also das sind immer politische Dinge, es geht nicht um Spionage oder sowas, was man heute vielleicht denken könnte, dass diese Verfahren schnell und ohne Revisionsmöglichkeit abgeurteilt werden können. Es gab vorher ein Reichsgericht und das war den Nazis nicht effektiv genug und nicht in ihrem politischen Sinne. Und da wollten sie einfach oberhalb der Oberlandesgerichte noch eine Station schaffen, die das ein bisschen flotter bewerkstelligte. Brinkheger war seit 1923 Belegschaftsmitglied auf der Zeche Sachsen. Auch das ist das Bild vom Volksgerichtshof bei der Einweihung auch wieder mit Hitlerbild. Das ist alles immer unter diesem Blickwinkel zu sehen. Die Zeche Sachsen hat natürlich auch das Hakenkreuz gehisst. Brinkheger ist schon am 1.3.1933 wegen der Zugehörigkeit zur KPD und zum RFB, zum Rotfrontkämpferbund, das ist eine kommunistische Vereinigung von ehemaligen Frontkämpfern, wegen der Zugehörigkeit, die zu dem Zeitpunkt verboten war, wurde er verhaftet. Er war dann vom 1.3. bis zum 5.8.1936 in Heessen, in Bergkamen, also im KZ, in Wittlich, in Berlin und Heiligenstadt inhaftiert. Der Volksgerichtshof in Berlin hatte ihn zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte kommunistische Druckschriften verteilt und sich an der Verbreitung der Zechenschrift der Sachsenkumpel beteiligt. Im Stadtarchiv finden wir so ein Exemplar vom Sachsenkumpel. Also das ist ein ja ziemlich selbstgezimmertes Blatt, was gegen die Nazis oder die Regierung hetzt und dann zum Widerstand aufruft. Außerdem gab es noch eine Druckschrift, die sich an Polizeibeamte wendete. Die hatte auch Brinkiger verteilt. Und von diesem Blatt hatte ich so im Gegensatz zu dem Sachsenkumpel den Eindruck, dass das möglicherweise auf höherer Ebene von der Kommunistischen Partei formuliert und vielleicht auch lanciert worden ist. Da heißt es beispielsweise: Der fette Göring, ein übler Protz und Morphinist, ist Chef der preußischen Polizei geworden. Hass und Verachtung diesen Kreaturen, die ein lebendiger Beweis des moralischen und physischen Zerfalls des kapitalistischen Systems sind. Das ist jetzt sehr zugespitzt, aber man ist offenbar sehr im Bilde über Herrn Göring. Und dann warnt das Blatt vor der drohenden Kriegsgefahr. Hitler, Papen und Hugenberg werden das geschundene, blutende, werktätige Volk in neue Kriegsabenteuer hetzen. Polizeibeamte, Kollegen, hilft uns Hitler? Fragte das Blatt. Denn die Regierung Hitler wird noch das Wahlrecht und den letzten Rest des Koalitionsrechts rauben. Das war in der Tat ja so geschehen. Dann verweist man noch auf die Sowjetunion, die allen Hungernden Brot gibt. Das war jetzt eher sehr verblendet gesehen zu der Zeit. Aber jedenfalls versuchten die Kommunisten, die Polizeileute anzusprechen, und dabei ist dann Brinkiger aufgefallen. Er hatte engen Kontakt mit Paul Salemka, einem Kommunisten aus Duisburg, der zeitweise in Hamm im Unterbezirksbüro der KPD arbeitete. Das ist, da haben etliche bekannte Kommunisten zwischendurch gearbeitet, auch Letwohn, das ist auch ein, der nachmals so die KPD in Berlin leitete, und das ist, die machten Zwischenstationen hier in Hamm. Brinkiger kam zum Glück wieder frei. Also nicht jedes Urteil des Volksgerichtshofs war ein Todesurteil, aber er hat sich in der Haft eine Lungen-TBC und ein Nierenleiden zugezogen. Er nahm nach der Haft wieder eine Arbeit auf der Zeche auf, aber er war so weit ja, krank, dass er eigentlich nur übertägig noch arbeiten konnte, wurde aber von den Nazis gezwungen, sagt er, Untertage zu arbeiten. Bei den Arbeiten Untertage kommt Johann Brinkhäger 1942 ums Leben. 35 Jahre alt ist er geworden. Seine Frau Auguste Brinkhäger beantragte dann Entschädigung für die Schäden, die ihr Mann an Freiheit und wirtschaftlichem Fortkommen erlitten hatte. Mein Mann war politisch Verfolgter, sagt sie. Und Auguste Brinkhäger selbst war zunächst Hausfrau und hinterher als Putzfrau tätig. Sie erhielt zeitweise 48 Reichsmark Unterstützung. Für ihren Antrag musste sie eidesstattliche Erklärungen einholen. Da war dann der eine, von dem sie eine Erklärung wollte, Heinrich Vogel, gerade gestorben, und so hat dann jemand anders das bezeugt. Also das war oft so ein Verfahren, weil die Leute oft nicht nachweisen konnten, dass sie im KZ gewesen waren, dass sie andere benannten, die auch dort gewesen waren, und die haben dann eidesstattlich erklärt, ich war auch zu dem Zeitpunkt da eingesperrt. So, die eidesstattliche Erklärung kommt in diesem Fall von Karl Flesse, genannt Matthä aus Hessen. Der sagt, ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass er vom Volksgerichtshof verurteilt worden ist, weil ich selbst als Zeuge da war. Auguste Brinkhäger erhält einen einmaligen Betrag von 6.150 D-Mark als Entschädigung für den Freiheitsentzug, den ihr Mann hat erdulden müssen. Eine Entschädigung wegen Einbußen beim wirtschaftlichen Fortkommen wurde allerdings abgelehnt. Der Regierungspräsident begründet die Ablehnung dieser Entschädigung für berufliche Einbußen, indem er sagt, die Schäden könnten nicht anerkannt werden, da Brinkhäger nicht aus politischen Gründen von der Vermittlung in Arbeit ausgeschlossen geblieben ist. Also wenn die aus dem KZ kamen, war das durchaus schwierig, dass sie wieder in ihr Brot und Arbeit kamen. Und es ist auch allgemein bekannt und es gibt auch tatsächlich heute Aktentitel, die sagen, bevorzugte Wiedereinstellung von alten Kämpfern, das sind also Nazis und die übrigen, die politischen, hatten große Mühe, da wieder Fuß zu fassen. Ach so, und das fand ich noch ganz bemerkenswert, dass Frau Brinkheger sagt, mein Mann und ich waren in keiner Partei, denn eigentlich müsste sie wissen, dass er in der KPD war, aber 1949 hat sich der Wind vielleicht auch schon so weit gedreht, dass man nicht mehr gerne darüber sprach, dass man in der KPD gewesen war. Als nächste möchte ich Ihnen Johanna Melzer vorstellen, eine Kommunistin, Widerstandskämpferin und Frauenrechtlerin. Hier ist sie auf einem Familienbild zu sehen. Das müsste in Rönte entstanden sein. Und die Frau in der zweiten Reihe mit dem Kreuz, das ist Johanna Melzer. Ja, vorne ist die rote Emma, links und rechts, also der Mann ist Karl Melzer, der auch in der KPD war und auch die rote Emma, wie der Name schon sagt, hatte. Auch Sympathien für den Kommunismus. Johanna Melzer wurde 1904 in Oberwaldenburg in Schlesien geboren und gelangte 1906 mit ihrer Familie ins Ruhrgebiet, wo Vater Karl Melzer eine Arbeit im Bergbau gefunden hatte. Und das von Oberwaldenburg und Waldenburg sind also Scharen von Leuten hier zugezogen, Arbeitsmigranten. 1912 sogar 100 Familien, hat Heinz Hilse mal erzählt, und wir haben dazu auch mal was gemacht. Und hier gibt es offenbar Leute, die auch schon vor diesem großen Exodus hier ankamen und vielleicht auch nach Hause geschrieben haben: Hier ist ganz gut und es werden Leute gesucht, kommt man nach. Also, das ist so eine Kettenmigration, wo dann die einen den anderen schon so Hilfestellung geben. Unlängst im Jahr 2023 ist ja sogar eine Straße in Herringen nach Johanna Melzer benannt. Und also Trinkgutstraße war, da brauchte man nicht viel machen, um da einen besseren Titel zu finden. Aber ich persönlich finde also, dass Johanna Melzer das eigentlich eine schönere Straße auch hätte kriegen können. Aber immerhin, und da sind zwei Kollegen von der Grünen Fraktion. Und ach ja, das sollte ich noch sagen, Herr Grüneberg hatte die Idee mit der Straße, aber ich glaube, wir hatten da auch früher schon mal drüber geredet. So, Hanna Melzer hat die Handelsschule in Hamm besucht und dann war sie in Rönte, in Werne und in Hamm beruflich tätig. 1923 trat sie beseelt von einem tiefen sozialen Gerechtigkeitssinn, Zitat, der nicht zuletzt durch die Not der Bergleute angefacht wurde, dem kommunistischen Jugendverband bei. Seit 1924 gehörte sie der KPD an und arbeitete im Unterbezirksbüro der KPD an der Nassauer Straße. Das war in diesem Haus, wo jetzt genau, weiß ich auch nicht, ob unterm Dach oder das jedenfalls ist die Nassauer Straße 20. Und es gibt an der Wilhelmstraße das KPD-Büro der Partei, aber dies ist das Unterbezirksbüro. Deshalb gibt es also mehrere solcher Büros. Hanna Melzer engagierte sich in der kommunistischen Frauenpolitik und war seit 1928 Frauenleiterin der KPD im Ruhrgebiet. 1933 leitete sie gemeinsam mit Albert Funk aus Herringen den Unterbezirk Dortmund der inzwischen verbotenen KPD. Am 25. Juli 1933 wurde Johanna Melzer zum ersten Mal verhaftet und musste bis zum 23.12. des Jahres in sogenannter Schutzhaft bleiben. Sie war zunächst in der berüchtigten Steinwache in Dortmund, wo sie mit Folterungen zur Aussage gezwungen werden sollten. Im Buch ist das alles ein bisschen ausführlicher noch und da ist ein Inserat vom Ruhr-Echo, wo sie gearbeitet hat. Das ist nochmal ein Beispiel fürs Ruhr-Echo. Das ist die Anklageschrift. Und die Steinwache in Dortmund ist, ja, wurde auch die Hölle von Westdeutschland und so genannt. Da wurde also sehr, sehr viel gefoltert. Und gerade als Frauen, wenn Frauen in Haft waren, ging das auch ohne sexualisierte Gewalt nicht ab. Sie lebte dann, kam aber wieder raus erst nochmal aus der Steinwache und lebte dann in Dortmund zum Teil mit Friedel Funk, also mit der Ehefrau von Albert Funk zusammen und engagierte sich weiter, indem sie versuchte, ein Kontaktnetz aufzubauen, aber dabei ist sie aufgeflogen und sie wurde erneut festgenommen 1934 und eingesperrt. Am 1.3. verurteilte Senatspräsident Dr. Ernst Bergmann von ORG Hamm Johanna Melzer in Hamm zu 15 Jahren Zuchthaus. Die Begründung lautete: Jede Betätigung innerhalb der illegalen Organisation der KPD nach der nationalen Erhebung, also 30.01.33, ist als Vorbereitung zum Hochverrat anzusehen. Jede Betätigung, und das haben die auch tatsächlich so gehandhabt, da war Geld sammeln für die Partei, mitgehen, wenn ein zur Beerdigung, wenn einer ums Leben, ein Kommunist ums Leben gekommen war, das war Betätigung für die innerhalb der illegalen Organisation. Also es ist haarsträubend, was da an wie welche Art, auf welche Art da mit Gesetzen umgegangen wurde oder mit Rechtsprechung, das verdient den Namen nicht. Jedenfalls musste Johanna Melzer die Zeit bis zum Ende des Dritten Reichs in Zuchthäusern und Konzentrationslagern, unter anderem in Bochum, im Frauen-KZ Moringen, zubringen. Insgesamt 138 Monate. Am 4. Mai 1945 erlebte sie in Landshut die Befreiung durch amerikanische Truppen. Sie war zu dem Zeitpunkt aber stark erschöpft und krank und musste sich erstmal auch irgendwo ein bisschen ein Stück weit auskurieren. Danach aber war sie erneut für die KPD aktiv. Sie wurde zunächst in die Bezirksleitung in Hamm gewählt, im September 1946 in die Landesleitung der KPD und 1951 in den Bundesvorstand der KPD. Seit 1947 war Hanna Melzer Frauensekretärin der Landesleitung der KPD in Nordrhein-Westfalen. Als kommunistische Abgeordnete machte sie sich in Düsseldorf für die Interessen dieser großen Randgruppe der Frauen. Das ist jetzt meine Ironie. Stark, sie kämpfte gegen den Paragraphen 218 und warb für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit. Durchaus Dinge, die nicht fertig geworden sind bis heute. Melzers zweiter Schwerpunkt lag auf dem Kampf gegen die Remilitarisierung der BRD. Also Sie haben vielleicht Ideen, wie das aussah, wenn Sie Bilder von Berlin sehen, die Trümmerfelder und so. Deshalb waren also breite Schichten der Bevölkerung waren gegen jeden Krieg und die KPD ganz besonders und auch gegen den drohenden Atomkrieg, den man nach Hiroshima und Nagasaki schon am Horizont aufkommen sah. 1952 kam Hanna Melzer mit den Gesetzen der jungen Demokratie in Konflikt, weil sie die verbotene Volksbefragung gegen die Remilitarisierung gefördert hatte. Also, ich sage das nochmal, ich dachte auch früher, ich habe es nicht richtig verstanden, worum es geht, aber es ist tatsächlich so, das ist nochmal, so sieht sie aus, als sie im Düsseldorf im Parlament ist. Immer brav die KPD-Dinger geklebt. Hier ist sie, hier im WA war sie ja im Januar 22 in der Zeitung. Da hab ich sie, das muss der Demokratische Frauenbund sein, da auf dem Foto sind nur Frauen zu sehen. Da, die Untertitelung von dem Foto gibt da aber nichts her. Das ist das Gesetz- und Verordnungsblatt, wo es um die Volksbefragung geht. Und es ist tatsächlich alles verboten, was dieser Volksbefragung irgendwie Vorschub leistet. Das ist jetzt Bundesrepublik und nicht Nazizeit. 1953 erging ein Haftbefehl gegen Hanna Melzer, weil sie, dem hat sie sich entzogen, indem sie in die DDR gegangen ist. Sie kandidierte aber erst noch mal weiter für die Bundestagswahl 1953 und 1954 noch mal für den Landtag. Diesen ganzen Ambitionen wurde aber ein Riegel vorgeschoben, als 1956 die Bundesrepublik, die KPD, verboten hat und im folgenden Jahr auch den Demokratischen Frauenbund. Die Generalbundesanwaltschaft hatte Ermittlungen gegen die Funktionärinnen dieses Bundes aufgenommen und auch gegen Hanna Melzer. Sie können das in dem Buch alles noch ein bisschen breiter nachlesen, da habe ich noch ein bisschen mehr dazu geschrieben. 1960 ist Johanna Melzer in Berlin gestorben. Sie hatte übrigens in Berlin zunächst dann Kontakt mit Julius Goldstein aufgenommen und da hat er sicher da auch weitergeholfen. Ein anderer Kollege von Johanna Melzer ist Karl Schabroth, der auch in der KPD in Düsseldorf war und der dann die Beerdigungsrede gehalten hat. Er sagte, die Befreiung der Menschheit von Kriegen und Not und der Kampf für eine bessere Welt, das seien der Brennpunkt ihres gesamten Lebens gewesen. Und auch die Folterungen durch Otto Kassebaum in der Dortmunder Steinwoche haben den Mut von Johanna Melzer nicht gebrochen. Und auch nicht dazu geführt, dass sie namenpolitisch Gleichgesinnter preisgegeben hätte. Dieser Mut und die Standhaftigkeit haben ihr nicht nur die Hochachtung aus den eigenen Parteikreisen beschert. Also es ist auch immer wieder von der eisernen Johanna die Rede, ich mag das nicht. So, ich beschreibe es lieber so, wie ich es gerade gesagt habe. Aber sogar der politische Gegner, der Senatspräsident Bergmann, der die zu 15 Jahren verdonnert hat, war der Ansicht, man könne Johanna Melzer seine Hochachtung nicht versagen. Und das fand ich schon beachtlich. In der Steinwache in Dortmund ist Johanna Melzer in den vergangenen Ausstellungen immer berücksichtigt worden und die sind gerade am Umbauen, die wird auch sicher künftig da wieder mit in die Ausstellung integriert werden. Wir kommen zu einer weiteren Frau, die ich Ihnen vorstellen will, und zwar zu Luise Klassen. Luise Klassen, eine SPD-Frau, wurde 1909 in Verriers geboren und sie arbeitete nach der Höheren Handelsschule als Bürokauffrau. Luise ist eins von vier Kindern von Mimi Klassen, die in der Brauerei Pröpsing arbeitete, und Fritz Klassen, auch ein SPD-Mann. Im Jahr 1927 tritt sie im Alter von 18 Jahren in die SPD ein. Luise Klassen ist jetzt stellvertretende Vorsitzende des Unterbezirks in Hamm und Leiterin der SPD-Frauengruppe. Bis zum März 1933 arbeitet sie bei der SPD-Zeitung Der Hammer als Verlagssekretärin für den Verlagsleiter Wilhelm Peters. Und wie Sie hier sehen, das ist, die haben ein Büro an der Bahnhofstraße 28, das müsste der Handelshof sein, und das andere Bahnhofstraße 40, das steht, glaube ich, nicht mehr. Nachdem die Verhaftung da von Walter Poller, der den Hammer als Chefredakteur leitete, erfolgt war und die Zeitung zugemacht worden war, hatte sie dann auch ihre Arbeit verloren und war praktisch brotlos geworden. Sie heiratete am 5.9.1933 Gustav Wieland, den sie beim Kanu-Club in Hamm kennengelernt hatte. Nunmehr handelt es sich also um Luise Wieland, die übrigens die Mutter des späteren Hammer Oberbürgermeisters Jürgen Wieland, der auch heute hier ist, geworden ist. Während ihrer Erwerbslosigkeit wird Luise Wieland zur Kinderbetreuung eingesetzt und muss in einer Munitionsfabrik in Hamm arbeiten. Es ist unklar, in welcher Fabrik sie war, wahrscheinlich in der Herdfabrik Wöste, von der ich Ihnen jetzt hier ein Foto mitgebracht habe, an der Werler Straße. Aber ich glaube, dass auch die Drahtindustriebetriebe zum Teil Munition hergestellt haben. Jedenfalls sind bei Wöste etliche Frauen beschäftigt gewesen, zwangsweise um Munition zu produzieren. Eigentlich muss man immer ein Auge auf die gesamte Eisenindustrie und Metallindustrie haben, die für diese Zwecke genutzt wurde. Seit 1953 lebt die Familie Wieland in Heessen. Seit 1956 ist Luise Wieland Mitglied im Kreistag in Beckum. Von 1958 bis 1962 ist sie Landtagsabgeordnete für die SPD in Nordrhein-Westfalen. Sie wirkte auch im Bezirksfrauenausschuss Westliches Westfalen aktiv mit. Ferner arbeitete sie bei der Arbeiterwohlfahrt. Sie unterstrich die große Bedeutung des politischen Engagements von Frauen. Es sei beinahe zwingend erforderlich, denn, so sagt Luise Wieland, Frauen bilden die Hälfte aller Menschen auf der Erde und dazu sind sie noch die Mütter der anderen Hälfte. Luise Wieland macht auch beim Parteitag in Godesberg sich 1959 dafür stark, dass es ein Pflichtfach für politische Bildung geben sollte in den Schulen. Auch das könnte man vielleicht noch mal mehr beherzigen. Dieses Bild, was ich Ihnen gerade zeige, ist beim Parteitag in Godesberg entstanden. Die Frau mit dem gelben Kringel, das ist Luise Wieland, die da in Scharen von Männern sitzt, neben dem damals aktuellen Oberbürgermeister Werner Figgen. Der sitzt links von ihr. Luise Wieland kam im März 1965 bei einem Autounfall ums Leben, als sie gerade auf dem Weg zur Arbeit zum Landtag in Düsseldorf war. Luise Wieland wurde 56 Jahre alt. Wir kommen zu einer weiteren Gruppe oder zu weiteren Personen, die auch so exemplarisch für eine verfolgte Gruppe stehen, nämlich die Familie Treptow, die den Zeugen Jehovas angehörte und in Ost-Wennemar lebte. Sie sehen hier links bei den Fotos den Vater, Albert, dann Alfred, dann kommt Erna und ganz rechts der Kleine ist Ewald. In Bram-Ost-Wennemar bei der evangelischen Schule war der Lehrer Hermann Kolkmeier beschäftigt, der zu den aktiven Nationalsozialisten zählte und für nationalsozialistische Schulung und Überwachung zuständig war. Kolkmeier brachte zum Beispiel zur Anzeige, welche Kinder in der HJ waren und welche nicht. Es waren, so sagte er, 20 Kinder, die der Bibelforschergemeinschaft zum größten Teil angehörten, die nicht zur HJ kamen. Diese Kinder sollte er nun auf Linie bringen und sie einer besonderen Schulung unterziehen. Die Schulung blieb indessen meist fruchtlos, denn auf die Frage, ist Adolf Hitler dein Führer, willst du das Horst-Wessel-Lied singen, antworteten die Kinder auch nach Kolbmeiers nationalistischem Unterricht weiter konsequent mit Nein. Und auch wenn Sohn Alfred in der Schule verspottet wurde, weil er zu den Bibelforschern zählte, also die Zeugen Jehovas hielten in der Regel trotz aller Anfeindungen an ihrem Glauben fest und auch diese Schulungen brachten ja nichts. Albert Treptow war Bauarbeiter. Er wird auf die Anzeige von Wilhelm Domwirth, das ist der Bürgermeister aus Bram, am 12.01.1937 vom Landgericht Dortmund wegen Bibelforschens, das ihm als Heimtücke ausgelegt wird, zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Er sitzt diese 6 Monate in Lippstadt und in Hagen und der berüchtigten Steinwache in Dortmund und auch im KZ. Also ab und anschließend wird er ins KZ Buchenwald überwiesen. Da kommt er aber auch dann irgendwann noch frei, ich meine 1939, das ist Herr Kolkmeier, der Lehrer. Das ist die Schule, auch hier ist alles mit Nazi-Flaggen versehen. Das, so sah die Schule um die Zeit aus, Innenraum, die KZ-Karte von Treptow. Nachdem er aus dem KZ freigekommen ist, muss er sich alle 3 Tage bei der Gendarmerie in Ostwennemar melden. Unterdessen arbeitet Treptow auf einer Baustelle. Er hat also wieder eine Arbeit gefunden, aber er wird ständig weiter überwacht. Es wird auch gemeldet vom Polizeiinspektor Rebber in Bramoswennemar, dass er immer noch nicht mit Heil Hitler grüße. Und während aber Albert Treptow im KZ Buchenwald leiden musste, löste die Fürsorgerin des Hellwegs, ich habe den Namen leider nicht rausfinden können, und die örtliche NSDAP die Familie Treptow auf. Eltern, die zulassen, dass die Kinder in einen Gegensatz zum Staat geraten, Zitat, missbrauchen das ihnen zustehende Sorgerecht, hieß es, als Begründung dafür, dass die Kinder in öffentliche Fürsorge übergingen. Mutter Helene Treptow verlor also die Vormundschaft und das Amtsgericht Hamm verbriefte das noch einmal und sagte zur Begründung, das sei wegen drohender politischer Verwahrlosung. Das Interesse des Staates verlangt jedoch, dass die Kinder zu brauchbaren Volksgenossen im nationalsozialistischen Sinne erzogen werden und nicht auch der staatsfeindlichen Sekte der Bibelforscher zugeführt werden. So Gerichtsassessor Eduard Oetter, nee, gar nicht wahr, Oetter beim Amtsgericht in Hamm. Dann gibt es noch Eduard Überfeld, ein Amtsgerichtsrat, der auch noch mal 1939 eine Entscheidung in diesem Sinne trifft oder das noch mal bestärkt. Auf jeden Fall kommen die Kinder in Fürsorgeerziehung und ja, währenddessen muss Frau Treptow immer wieder schikanöse Haussuchungen über sich ergehen lassen. Sie wurde zum Beispiel gefragt bei so einer Gelegenheit, ob sie den Anschluss Österreichs an Deutschland nicht begrüße. Sie antwortete, es sei ihr ganz gleichgültig, ein Christ kümmere sich nicht um irdische Dinge. Und von der Wehrertüchtigung des deutschen Volks hielt Helene Treptow auch nicht viel. Diese Wehrertüchtigung sei ganz zwecklos, da die Erde dem Untergang sowieso preisgegeben sei. Also jedenfalls hatten die Nazis keine Schnitte, sich bei den Zeugen Jehovas irgendwie die zu einem anderen Denken zu bringen. Die Kinder, der Sohn Alfred muss wie sein Bruder Ewald in die Fürsorgeanstalt nach Dorsten und dann ins Erziehungsheim nach Höxter. Sie dürfen Ende 1940 wieder nach Hause zurückkehren, nicht zuletzt auf Betreiben des Pflegers Franz Heidböhmer, der wohl offenbar die Vormundschaft da übernommen hat. Der etwa 12-jährige Junge hat sehr darunter gelitten, dass die Familie auseinandergerissen worden ist und er in fremde Lebenszusammenhänge gezwungen wurde. Die Entschädigung für diese Trennung, die 1967 von Alfred Treptow beantragt wird, wird in Düsseldorf allerdings abgelehnt. Denn Heimaufenthalt zählt nicht, weil diese Anstalt nicht als Konzentrationslager anerkannt ist. Erna Wendland, also die Tochter, muss wie ihre Brüder von 1938 bis 1914 in Anstalten in Höxter, Dorsten und Nettelstedt leben. Sie darf 1940 wieder nach Hause. 1942 wird sie zur Arbeit in der westfälischen Drahtindustrie zwangsverpflichtet. Sie bemüht sich von 1946 bis 1959 um Wiedergutmachung. In den 1950er Jahren leidet sie an einer Herzkrankheit, die laut Dr. Borgert aus Verjes 1957 ganz alarmierende Symptome zeigt. Die Bewilligung eines Kurheilverfahrens kommt allerdings zu spät. Erna Wendland ist bereits gestorben. Ewald, der Kleine von den Treptows, musste ebenso wie die übrigen in eine Fürsorgeanstalt in Dorsten und auch nach Höxter. Er macht später eine Lehre bei der WU und wird Drahtzieher. Er hat allerdings Glück, denn in seinem Wiedergutmachungsantrag wird die Zeit in den Fürsorgeeinrichtungen als Haftzeit anerkannt. Also das ist durchaus, da sitzen ja immer unterschiedliche Leute, durchaus unterschiedlich. Der Schullehrer Kolkmeier hatte ja wesentlichen Anteil daran, dass die Familie Treptow ins Unglück gestürzt worden war, hatte aber keine Probleme, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder seine Arbeit aufzunehmen. Das wurde in Bram Ost-Wennemar kritisiert, unter anderem von einem Herrn Borgschul, Johann Scheidel und einem Mann namens Zimmermann, die sagten, die größten Parteifanatiker, welche jahrelang die Kinderseelen vergiftet haben, sind heute wieder im Schuldienst. Und dabei verwiesen sie dann noch auf das große Unrecht, das speziell Albert Treptow und seiner Familie durch Kolkmeier widerfahren ist. Heinrich Borgschulze, ein politisch Verfolgter aus Ost-Wennemar, legt 1947 sein Amt im Entnazifizierungsausschuss nieder, da die Arbeit dort ziemlich zwecklos sei, sagt er. Ich zitiere, trotz aller An- und Verordnung der Militärregierung und allen Versicherungen in Presse und Rundfunk, wonach kein Nazi eine leitende Stellung bekleiden soll, sitzen heute, auch in der Gemeinde Bram-Ost-Wennemar, noch alle führenden PGs, Parteigenossen, NSDAP-Parteigenossen, Parteifunktionäre und Parteifanatiker in ihren Stellen und keine Behörde unternimmt etwas dagegen. Er seinerseits habe bei seinem Wiedergutmachungsantrag als politischer Verfolgter noch nicht einmal eine Eingangsbestätigung erhalten. 2007 hat Werner Schmidt, ein ehemaliger Schulleiter aus Bram-Ost-Wennemar und reger Ehrenamtler am Hammschen Steingymnasium, Alfred Treptow eingeladen und mich auch. Und Alfred Treptow hat dann vor der Klasse über seine Kindheit berichtet. Und es war so, dass dem alten Mann, also auch jetzt 2017, noch deutlich anzuspüren war, wie schlimm das für ihn war, dass er von seiner Mutter getrennt war und in diesen Heimen sein musste. Und auch diese Verletzlichkeit scheint bei den jungen Leuten, also bei den Schülern und Schülerinnen, also deutlich fühlbar gewesen zu sein, denn manche hatten auch die Tränen in den Augen. Wir kommen als Nächsten zu Paul Friemuth, mal ist er als Vorbeugungshäftling, mal als Asozialer. Auf jeden Fall ist er inhaftiert, eigentlich ist er Kaufmann, wird 1938 von der Hammer Gestapo verhaftet und wahrscheinlich ist er von einem Mann namens Junkermann angezeigt worden. Er kommt nach einem Stopp in der Dortmunder Steinwache ins KZ Buchenwald. Bis 1943 muss Friemuth im Lager Buchenwald einsitzen. Friemuth ist der kleine Sitzende, der zweite von rechts. Bei der Hammer Spielvereinigung, Foto glaube ich von Heinz Hilse. Das ist Paul Friemuth. Ich habe kein besseres Foto finden können. Hier bestätigt der SS-Obersturmführer Schmidt 1943, dass er das Friemuth in dem Lager war. Er hat da schlimme Dinge erleben müssen. Also er musste eine Stunde Baum hängen, erdulden 50 Stockhiebe und 40 Tage schwarzen Arrest. Er wird aber, also immerhin kommt er noch wieder frei und wird 1943 aus dem KZ entlassen. Es ist unklar, warum er eingesperrt wurde. Er selbst ging davon aus, dass seine Kontakte zu den jüdischen Geschäftsleuten für seine Verhaftung ausschlaggebend waren. Und er war bei der Firma Hugo Grünewald und Paul Hirsch beschäftigt, hatte mit denen guten Kontakt und hat auch sogar zeitweise bei Grünewalds im Haus gewohnt. Außerdem war Friemuth bei einem Streit in einer Kneipe anwesend. Der SS-Mann Heinz Erb, Angestellter des Arbeitsamts Hamm, sagt zu ihm in der Wirtschaft André, Feidigstraße 94, auch Schwarzer Rabe. Das ist der Schwarze Rabe. Allerdings eine Aufnahme, die viel früher ist. Wir bringen dich noch dahin, wo du hingehörst. Also die Drohung mit dem KZ und kurz darauf sei er dann auch verhaftet worden, erzählt Friemuth. Nach 1945 bemüht er sich um Wiedergutmachung und hat allerdings sehr große Mühe dabei. Man schenkt nämlich seiner Darstellung, dass er aus Gesinnungsgründen, also wegen des Kontakts zu den jüdischen Leuten inhaftiert wurde, keinen Glauben. Er will aber auf keinen Fall als Asozialer verstanden werden, sondern als Verfolgter oder als Geschädigter des Naziregimes. Zumal er sich während der fünfjährigen Buchenwaldhaft eine Staublunge zugezogen hat und an TBC leidet. In Arnsberg, also beim Wiedergutmachungsamt dort, rätselt man darüber, ob es sich bei dem Mann wohl um eine asoziale Persönlichkeit handelt. Das ist ja auch immer noch im Denken, dass es eine charakterliche, eine genetische Anlage ist. Und Friemuth macht für sich noch geltend, dass der Kriminalobersekretär Felsmann gesagt habe, dass er kein Asozialer sei. Aber auf jeden Fall, was ist asozial, was ist das nicht, wie will man das beweisen, wenn erstmal die Stigmatisierung steht? Als Zeugen für die KZ-Haft in Buchenwald benennt Friemuth Walter Günther und Johann Schulenburg, die saßen auch dort, das sind die beiden, die seine Darstellung bestätigen. Günther lobt die Tapferkeit, die Friemuth bewiesen hat. Er sagt, wenn ich diese Misshandlung erlitten hätte, lebte ich heute bestimmt nicht mehr. Und versucht ihn damit so zu rehabilitieren, nehme ich an. 1948 wird der 46-jährige Paul Friemuth von der VVN in Hamm der Liste der Langjährigen geführt, denn er hat mehr als 5 Jahre lang im KZ sitzen müssen. In den Listen der KZ-Gedenkstätte Buchenwald wird Friemuth mit der Nummer 4649 wohl unter der Kategorie ASR, also asozial, subsumiert. Freunde von Friemuth vermuten nachträglich, dass Vertreter der Stadtverwaltung Hamm in kurzer Zeit kurzerhand einfach so abgestempelt haben. Zitat: Es ist dir nämlich bekannt, dass der Stadtrat Dr. Daniel bei Personen, die nicht der NSDAP angehört haben, diese eigenmächtig als asozial bezeichnete und dann deren Verbringung in ein KZ stattfand. So auch das konnte geschehen. Immerhin hat Friemuth so viel Glück, dass er 1955 noch 8.800 D-Mark bekommt als Haftentschädigung. Allerdings wird die Wiedergutmachung beruflicher Schäden abgelehnt. 1960 stirbt Friemuth an einem CBC-Leiden, das er sich im Steinbruch im KZ Buchenwald zugezogen hat. Seine Ehefrau Johanna Friemuth erhält aber sogar eine Extrarente, denn die Landesrentenbehörde stellt am 13.09.65 fest, sein Tod steht mit der Verfolgung in ursächlichem Zusammenhang. Und das ist ganz was Seltenes. Da haben viele Leute sich darum bemüht, diesen Zusammenhang geltend zu machen. Nun ist der schwer zu beweisen. Das Gegenteil ist auch schwer zu beweisen. Gab es diesen Zusammenhang, da wurde eine Rente fällig und also das war schon eine deutliche Besserstellung. Also man hat gutwillig entschieden in diesem Zusammenhang. So, als letzten stelle ich Ihnen noch Paul Scharmer vor, der da, der aus der christlichen Arbeiterbewegung stammt, 1888 in Hildesheim geboren, schließt sich schon 1905 der christlichen Arbeiterbewegung an und engagiert sich in Hamm als Arbeitersekretär. Seit 1924 arbeitet Scharmer als Arbeitersekretär für den Bezirk Hamm-Soest-Beckum. Von 25 bis 33 ist er Mitglied des Provinziallandtags und von 1928 bis 33 sogar Abgeordneter des Preußischen Landtags. Nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 werden große Teile der für politisch unzuverlässig gehaltenen Kreise inhaftiert. Das trifft in Hamm unter anderem den ehemaligen Landtagsabgeordneten Paul Scharmer, den ehemaligen Stadtverordneten Josef Weidekamp und auch Max Wienold. Weidekamp ist auch christlicher Arbeiterbewegung. Max Wienold ist ein SPD-Mann. Und also da ist auch willkürlich in großer Zahl wurden die Leute zu der Zeit verhaftet. Max Wienold wurde im Sommer 1944 dem Volksgerichtshof überstellt und der hat ihn zum Tod verurteilt. Scharmer aber kommt davon und kommt auch wieder frei. Er erklärt nachträglich, dass die Verfolgung aber nicht erst 1944 begann, sondern bereits im März 1933, indem auf Riesenplakaten und Tausenden von Handzetteln zwei Sekretäre der freien Gewerkschaften, nämlich Röttgen und Scharmer, aufgefordert wurden, sich vor den arbeitenden Menschen der Massen der Stadt Hamm zu verantworten. Daraus entnehme ich, dass die Nazis denen irgendwie auch Verleumdung angehängt hatten und die praktisch brandmarkten und an den Pranger stellen wollten und versucht haben, so deren Einfluss zunichte zu machen. Die Arbeiter, katholischen Arbeitervereine wird auch ab 1933 noch nicht so stark, aber in der Folgezeit dann doch massiv erschwert. Scharmer beispielsweise wird ständig von Gestapo-Chef Fritz Multermann überwacht, der mit seinen Leuten auch während eines religiösen Vortrags in die Kapelle des Weißen Hauses Forsterhausen eindringt. Scharmers Post wird kontrolliert und weitere Schikanen folgen. 1935 oder 36 werden die katholischen Knappen- und Arbeitervereine verboten und ihr Vermögen beschlagnahmt. Das heißt dann immer volksschädliches Vermögen. Das finde ich eine irre Zusammenstellung. Scharmer findet wieder Arbeit, nachdem er aus der Haft entlassen ist, nach den Schikanen und er seine erste Stelle verloren hat. Er wird auch von Pfarrer Maas finanziell unterstützt. Scharmer bemüht sich von 1948 bis 60 um Wiedergutmachung. Für Scharmer spricht sich Johannes Kunz aus, der von 1941 bis 45 bei der Luftschutzpolizei dienstverpflichtet war. Kunz hat beobachtet, dass die Häftlinge in der Polizeidirektion Hamm beim Bombenalarm erst in allerhöchster Gefahr in den Keller des Polizeigefängnisses geführt wurden. Eine Anzahl von Luftangriffen musste von ihnen, also von den Gefangenen, in den in der oberen Etage liegenden Hafträumen durchgestanden werden. Also, soweit ich weiß, saßen die auch zum Teil unterm Dach, aber auch im Keller. Bei allen Schrecken und Erschütterungen, die die Verfolgten auszuhalten hatten, meint Kunz, dürfte Ihnen und dabei besonders dem Schama die Haft im Polizeigefängnis den Rest gegeben haben. Paul Schama beschwert sich am 14.11.48 beim Hammer Oberstadtdirektor zunächst einmal darüber, dass sein Antrag vom August 48 am 8.11.48 die erste Beantwortung erfährt. Zitat: Allein diese Art der Behandlung meines Antrags lässt doch wohl den Schluss zu, dass die Aufgaben der Betreuung der ehemaligen Nazi-Verfolgten wirklich an die letzte Stelle ihrer Aufgaben gerückt ist. Schama sieht auch die Beweislast, also in diesen Wiedergutmachungsverfahren, nicht bei den Verfolgten, wie es übliche Praxis ist, sondern beim Amt. Eine Betreuungsstelle müsste nach meiner unmaßgeblichen Ansicht in der Lage, ja beauftragt sein, von sich aus, ohne Beschlüsse von Sitzungen abzuwarten, die erforderlichen Schritte zur Behebung von Mängeln in Anträgen zu unternehmen. Üblicherweise haben die gesagt, ja, da fehlt dies, da fehlt das, da können wir nicht weiter, da gibt es kein Geld. Aber dann standen die Leute da und mussten mal erst sich kümmern und Bescheinigungen ranschaffen, die es möglicherweise gar nicht mehr gab. Schama legt hier tatsächlich den Finger in die Wunde und es ist wohl, denke ich, auch nicht immer die erste Absicht der Behörden gewesen, den Antragstellenden zu helfen, sondern ihren bürokratischen Dienst auszufüllen. Nach Schamas Tod erhält seine Witwe Elisabeth Schama im Jahr 1958 ganze 150 Mark Haftentschädigung. Allerdings kommen dann noch 16.000 Mark wegen Schadens im beruflichen Fortkommen dazu. Paul Schama zählt 1947 zu den Gründungsmitgliedern der Hammer CDU. 1948 regt der CDU-Ratsherr in der Versammlung des Hammerschen Rats an, dass aus der Stadtspitze und den Fraktionsvorsitzenden eine Kommission gebildet werden möge, die alles Nötige zur Erstellung einer Chronik der vergangenen 15 Jahre tun soll. Die Gruppe bildet sich wohl tatsächlich, was sie aber tut, um die Jahre von 1933 bis 1948 zu dokumentieren, ist nicht überliefert oder ich habe es nicht gefunden. Nachhaltig scheint es nicht gewesen zu sein. Das Wissen um diese Zeit in Hamm lässt noch immer viele Fragen offen. Ein bisschen davon hat der Vortrag versucht, hier zu füllen und einen kleinen Beitrag zu leisten. Vielen Dank.